Neues. Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, hallo. Es ist die Folge 244. Und bevor wir zum Zahlenfakt kommen, haben wir noch eine Anmerkung zur letzten Folge. Einen Musikfakt. Ja. Genau, eine Korrektur. Ich muss mich korrigieren. Ich habe letztes Mal behauptet, Mozart hat überhaupt keine Dynamikmarkierungen, Piano, Forte etc. in seine Noten geschrieben. Und das kommt daher, dass das Hammerklavier erst so um 1800 erfunden wurde, wo dann Beethoven angefangen hat und Mozart, glaube ich, schon tot war. Stimmt beides nicht. Ha. Mozart hat Dynamik, also wie laut man spielen soll, Angaben in seine Musik schon geschrieben, aber viel, viel, viel sparsamer als Beethoven. Also insofern stimmt es schon, was ich gesagt habe. Beethoven ist da extrem konkret und Mozart so mehr so, der lässt es meistens laufen und da, wo es wirklich sein muss, schreibt dann Forte rein. Ganz großartig fand ich Benjamin Britten, der bei einem Stück 5-mal Piano hintereinander geschrieben hat. Ja. Und der zweite Fakt, das Hammerklavier wurde auch nicht um die Zeit erfunden. Das Hammerklavier wurde ungefähr 100 Jahre früher erfunden, so um 1700 rum. Mhm. Aber war nicht in Mode und war auch, das musste erst entwickelt werden. Und die damaligen Klaviere, die klangen auch viel zahmer und leiser als die heutigen. Aber das Hammerklavier kam total in Mode um 1800 rum und hat da die Popularität vom Cembalo und Clavichord und keine Ahnung, wie die alle hießen. Also alle Instrumenten, die Tasteninstrumente, die Saiten anzupfen und wo du deswegen nicht richtig laut oder leise spielen kannst, wurden da abgelöst von dem Hammerklavier in Popularität und deswegen stimmt so ein bisschen schon, dass so der mögliche Dynamikumfang da nach 1800 halt größer war. Also die gefühlte Richtigkeit war gegeben, aber faktisch leider nicht. Du hast vorhin die Hammerklavier-Story so angekündigt. Ich habe schon gedacht, irgendjemand hat so ein Cembalo stehen lassen und vergären lassen. Das Cembalo ist recht geworden. Hat Mozart auf dem Speicher seiner Oma gefunden. Nein, wenn du Hammerklavier sagst, denke ich mir immer, boah, Hammerklavier. Ja, Hammer. Ein Hammerklavier. Na gut, zurück zur aktuellen Folge, nachdem wir jetzt die letzte Folge nochmal korrigiert haben. Es ist die Folge 244 und auch heute hat uns Marcel einen Zahlenfakt mitgebracht. Ja, ich zitiere, das extra dünne und anschmiegsame Abdeckband 244 Gold ist ideal für professionelle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich. Sehr dünnes, anschmiegsames Klebeband, einsetzbar im Innen- und Außenbereich, bietet gestochen scharfe Farbkanten, auch nach längerer Außenanwendung keine Klebstoffrückstände auf der Oberfläche. Es geht jetzt schon so ein bisschen in eine erotische Lesung gerade. Das ist auch großartig. Auf der Webseite steht dann 3M und dann TM noch. Ja, das ist quasi 4M mit einem T. Könnte auch Thimbleweed Park sein, das ist ein neues Spiel von Ron Gilbert. Ja. Und? Nicht Eric Wilmunder, sondern... Tim, das reiche ich noch nach, das lasse ich jetzt hier nicht gelten. So, okay. Ja. Ich wusste mal diesen Trick, wie man mit Malerkrepp so scharfe Kanten malt. Weil da muss man tricksen. Da muss man irgendwie. Boah, ich hab's wieder vergessen. Ja, und ich kann nicht so schnell suchen. Das war irgendwie. Wenn du nur das Crepe hinklebst und dann drüber malst, dann kriecht die Farbe so ein bisschen unter die Kante vom Crepe rein und du hast lauter an der Kante, die du ja scharfe Kante haben willst, hast du lauter so kleine Auspilzungen und Ausblühungen. Und da gab's einen Cheat, wie man das hinkriegt. Ja. Ich weiß es wieder. Du klebst es ab über die Wand, dann malst du einmal mit Wandfarbe drüber. Also auf die weiße Wand und dann malst du mit Weiß drüber. und dann sifft es schon unter die Kante rein und so weiter, aber das ist ja weiß auf weiß, das heißt, es sieht keiner, es ist total wurscht. Und dann trocknet so ein Farbfilm über die Kante vom Malerkrepp und dann kannst du hergehen und dann nochmal mit der Farbe, die du... Ach, du dichtest quasi mit Wandfarbe ab, sozusagen. Yes. Und dann malst du drüber, dann kannst du abziehen und dann hast du eine wunderschöne, scharfe Kante. Nice. Währenddessen wissen wir auch, wie die Maniac Mansion Veteranen beide heißen. Der eine ist Ron Gilbert, der andere ist Gary Winnick. Richtig. Ja. Ganz unauffällig während der Pause, während dem Handwerker-Tipp von Marcel recherchiert. Ja, deswegen meine Wände trotzdem richtig schlecht werden. Ihr könnt doch nicht immer die Wurstfabrik von innen zeigen. Ich habe mich so schön die Dead Air gefüllt mit Handwerker-Gelaber. Ja, ich habe keine Ahnung, was du erzählt hast. Ich glaube, es war ziemlich offensichtlich. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Gut, wir verbleiben also mit 3M Crepe-Klebebändern. Und keine Crepe-Klebebänder, sondern Crepe-Klebebänder. Kommt zu anderen Loops. Genau, willkommen zu anderen Crepe. Apple hat endlich diese Einladungen verschickt zu diesem Event. Der ist tatsächlich auch zu dem projizierten Datum, nämlich am 21. Und das Ganze heißt auf der Einladung Let us loop you in. Und darüber ist so irgendwie ein gekropptes Apple-Logo, die obere Hälfte vom Apple-Logo in Deutschlandfarben, Deutschlandfahnenfarben. Brrr. Das ist quasi ein Schland-Apple. Ah, deswegen. Also ja, sehr, sehr dezent. Ja. Hell. Ja, let us schland you in. Tatsächlich schwarz-rot-gold, aber schwarz-rosé-gold. Nein, Space-Gray-Rosé-Gold-Gold. Ja, ja. Das wäre doch mal, das könnte man doch die deutsche Flagge mal ein bisschen umstellen auf Space-Gray-Rosé-Gold-Gold. ich weiß nicht. Eieiei. Aber am Ende wird die dann wieder öfter rausgehängt oder so, das kann ja niemand wollen. dieser Event findet, wie gesagt, statt und wir rechnen nach wie vor mit nichts Spannendem, zumindest nichts, was uns interessiert. Neue iPad Airs sind so irgendwie das Größte, was da wohl passieren wird. Ja, und die proig sind oder nicht. Also ja, wie proig die sind quasi, also ob man den Apple Pencil benutzen da kann und solche Geschichten. Ja, und dann ist die Frage halt noch, was ist mit diesem iPhone 5 SE, das jetzt schon ewig durch die Gerüchteküche spukt. Aber irgendwie ist das ja auch, also ich möchte kein kleineres Telefon mehr, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und naja, neue Uhrbänder und so Kram. Das fand ich jetzt auch großartig, als Aga heute zu mir gesagt hat, oh, dein Telefon ist aber klein. Ja. Weil sie hat ihr normales runtergeworfen und so lange hat sie halt mein 6 Plus. Plus. Genau. 6 Plus? Und jetzt das ist ihr zu klein. Hat sie sich dran, ach so. Nein, meins ist zu klein, das 6S. Ah. Jetzt hat sie sich offensichtlich dran gewundert, obwohl sie total gegen das Große war zuerst. Ja. Ja. Also es gibt ja diese absurden Gerüchte, dass Apple jetzt irgendwie das Telefon noch größer machen will. What? Also so vor allem breiter. Das ich iPhone glaub, Pro. Genau. 3.5x Grafiken. Ja. Also ich schenke dem bisher nicht so viel Glauben. Ja. Ich bin weiterhin mit meinem zufrieden, größenmäßig. Für meine Hand ist es etwas zu groß, aber ich will keinen kleineren Schirm mehr. Ich habe das 6er. 6 Plus ist mir immer noch viel zu groß. Naja, solange bist du es benutzt. Ja, kann sein. Ja, genau. Wir behalten das im Auge. Wir haben eh noch eine Folge bis vor dem Event quasi. Vielleicht ist dann die Gerüchtelage auch irgendwie nochmal konkreter und man kann tatsächlich auch interessante Dinge erzählen. Ansonsten. Ja, und ich bin ja so so aufgeregt, was dieses Apple-Event angeht, dass du extra nach San Francisco fliegen werde, um rumzuschnüffeln. Mhm. Also ich bin auf der GDC und das Apple-Event interessiert mich dann weniger. Kannst du nicht noch einen Tag länger bleiben oder so und dann über unsere Insider-Kontakte hier so in Cupertino in die Town Hall dich reinschmuggeln? Als Außenkorrespondent für die Fanboys? Ja. Ich werde das versuchen. Gut. Naja, aber vielleicht kannst du ja als Außenkorrespondent von der GDC zumindest einen kurzen Bericht für uns zusammenstellen. Ja. No pressure. Eventuell. Es gibt ja auch dann, während ich auf der GDC bin, schon wieder so einen Mini-Super-Tuesday. Ja, ja, richtig. Wo dann Florida und Ohio wählen. Mhm. Wo sich wohl auch ziemlich viel vom aktuellen Rennen dann entscheiden wird, schätze ich. Aber so rein mathematisch entscheidet sich es ja nur noch zwischen es keiner kriegt's und oder Trump kriegt's. Ja, die große Frage ist halt, was passiert mit Cruz und bleibt der, hat er weiterhin die Oberhand als Zweitbester sozusagen, wovor ich ja total Schiss hab. Naja, also es ist nichts davon ist gut, im Zweifel. Ja. Ja, aber bei Cruz kann ich mir noch viel eher vorstellen, dass der auch gewählt wird am Ende. Ah, mal sehen. Lass uns da irgendwie drüber jammern, wenn es akut wird. Ich glaube, wir haben ja noch viel Zeit, über die US-Wahl uns zu beschweren. Das ist ja alles noch ein Jahr hin, gefühlt. Oder ein halbes. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass der Mac, zumindest wenn man Oculus glauben darf, grafikkartentechnisch nicht so ganz konkurrenzfähig ist zurzeit. Dafür sind wir mittlerweile, was die Malware angeht, konkurrenzfähig. Yes, endlich. Weil tatsächlich ernstzunehmende Ransomware in der Wildnis verteilt wurde letzte Woche. Ransomware bedeutet im Prinzip, das ist ein kleines Programm, das, wenn du das ausführst, dann verschlüsselt das deine Platte mit einem Schlüssel, den du nicht kennst. Und wenn es damit fertig ist, dann zeigt es dir einen Bildschirm an, dass du doch bitte diese seltsame Adresse ansurfen sollst und mit einem Servicearbeiter da chatten kannst, um dir das Passwort zu kaufen für deine Festplatte. Per Bitcoin. Ja. Ja, oftmals ist man dann mit Russland verbunden, aber ja, es gibt da eine schöne Geschichte, glaube ich, von Reply All, die ja ein bisschen recherchiert haben. Ich glaube, es war Reply All, ja. Kann ich mal irgendwie schauen, ob ich da den Link finde. Aber ich will jetzt nichts versprechen. Auf jeden Fall Ransomware jetzt auch auf dem Mac, nämlich namentlich in einem Transmission Update. Sie haben es geschafft, also die Ransomware-Hersteller haben es geschafft, sich irgendwie bei Transmission einzuschleichen und hatten in der Version 2.9.0 tatsächlich ein Binary hochgeladen, das automatisch auch diese lustige Ransomware ausführt. Sprich, wenn man zu falschem Zeitpunkt auf Auto-Update gedrückt hat bei Transmission, dem sehr beliebten BitTorrent-Client, dann hat man unter Umständen Spaß. Oder auch nicht. Und das ist ein, sie schreiben in dem Artikel, den wir verlinken, schreiben sie so, es ist möglich, dass, weil es ein Open-Source-Projekt ist, die Webseite so kompromittiert wurde und deswegen da jemand Dateien reinstellen konnte, die diesen Virus enthalten, aber nix gewies, weiß man nicht. Ja, also da ist, ich habe da auch noch nichts gelesen zu, was Aufklärung angeht, wie dann jetzt das Binary da hingekommen ist. Es ist auf jeden Fall so, dass die Version 2.90 infiziert war mit diesem Ransom-Trojaner, muss man ja fast sagen. Und ja, alle, die haben, sollten mal den Artikel lesen. Da steht nämlich auch drin, wie man das wieder los wird. Ansonsten besser mal irgendwie auf die ganz aktuelle Version updaten und nicht auf die 2.90 im Zweifel. Ja, ja, also wir hatten es ja letztens schon mal angesprochen mit dem App Store. Und ja, da ist jetzt irgendwie auch das passiert, was ich so problematisch finde, dass Apple sich halt nicht um den App Store kümmert, die Programme dann halt auch nicht im App Store sind, wo du vielleicht noch ein bisschen mehr gefühlte Sicherheit hast vor sowas. Ja. Ja, und jetzt langsam zeigen sich da halt auch die Auswirkungen. Ja, also es ist so, dass dieses Binary auch signiert ist tatsächlich mit einem, wie war das gleich wieder? Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der Name heißt. Das ist auf jeden Fall ein anderer als sonst so. Und ja, es wirkt irgendwie, Developer is listed as a Turkish company. Ja, auf jeden Fall ist signiert. Man hat also darüber auch keine besondere Sicherheit erzielt, dass man irgendwie sagt, ich möchte nur signierte Sachen ausführen. Das Einzige wäre wirklich gewesen, den App Store da an der Stelle zu nutzen, aber da ist der App Store halt zu schlecht für, wenn man ehrlich ist. Insofern fahren da alle Sicherheitskonzepte von Apple komplett gegen die Wand. Ja. Und ja, im App Store hätten die bösen Virenentwickler zumindest so ein VW pullen müssen. Also, schau, ja. zeig mir den Virus nicht, wenn das ein Apple App Store Mitarbeiter aufmacht. Ja. Ist so ein bisschen, haben sie das vielleicht sogar, weil nachdem dein Rechner infiziert ist, wartet der erstmal 3 Tage. Ah, okay. Ja, das heißt, es kann schon sein, dass sie da gesagt haben, wenn wir da einen Submission-Prozess durchlaufen, wenn der tatsächlich die App ausführt, dann wollen wir nicht erscheinen. Es soll die Malware, die Ransomware sich da nicht... Und ich meine natürlich, wer dieses Virusspiel gespielt hat, dessen Namen mir conveniently nicht einfällt, Disease Inc.? Nee. Der weiß, du willst als Virus möglichst lange unerkannt bleiben, um dich verbreiten zu können. Das heißt, auch da sind die 3 Tage hilfreich. Ja, hier, ich habe jetzt übrigens gerade auch nochmal das README für Decryption irgendwie offen und sie wollen, wenn du denn tatsächlich dann betroffen bist, wollen sie eine Bitcoin von dir, was im Moment so um die $400 sind wohl. Und das Ganze läuft dann über Tor, dass man sich da mit den netten Menschen in Verbindung setzt. Mhm. Ich reiche noch den Namen nach Plague Inc. Heißt genau. Das Spiel Plague Incorporated. Wer das noch nicht gespielt hat, ist total super. Ach, du meintest das mit den echten Viren, nicht den Computerviren. Ja, ja, nee, genau, ja. Ja, okay. Ja, öfter mal was Neues. Man fragt sich dann schon auch, ob jetzt tatsächlich so langsam mal das Zeitalter anfängt, wo man auf dem Mac irgendwie einen Virenscanner braucht. Ich wüsste allerdings nicht, was man da verwenden wollte, weil die es gibt irgendwie da jetzt auch nicht geholfen hätten. Naja. Ja, doof. Das ist jetzt irgendwann muss das passieren und Mai, das ist das ist der Preis des Erfolgs, denke ich, wenn sich Macs genug verbreiten und genug verkaufen und die Malware-Leute da profitieren, dann well, ja. Das ist halt so. Dann so schaut's aus. Mehr wie Windows, wo das gang und gäbe ist und im Grunde jeder einen Viren Scanner hat und auch haben sollte. Ja. Ich kaufe mir ja gerade einen neuen PC für meinen Oculus, das ich irgendwie geschenkt bekomme, wegen Kickstarter und so. Und dann kann ich mal so gucken, wie Windows 10 so aussieht und im Zweifel schon mal, falls wir dann vom Mac flüchten müssen, mal die andere Seite. Mac-Flucht. Du musst unbedingt sagen, wie viel der dann gekostet hat. Das interessiert mich. Okay. Kann ich dir dann mitteilen. Es ist keine schöne Zahl, aber da brauchen wir noch ein paar Folgen, bis das die Folgennummer wird. Ja, da müssen wir noch, da muss ein alter Opa lang für podcasten. Aber nicht nur irgendwie die Viren an sich greifen uns mehr an. Nein, wir sind auch als Menschen irgendwie langsam überflüssig. Wir erinnern uns zurück an eine Folge im Januar. Es war die Folge 238, wo ich so kurz berichtet habe über die Go künstliche Intelligenz von Google. Hey, ja, ja. Namentlich Deep Mind. Da war ja irgendwie, da hatte die gerade einen Europameister, glaube ich, besiegt und es war irgendwie projektiert ein Turnier quasi gegen den Weltmeister oder einen sehr hochrangigen Spieler zu organisieren. Das findet gerade statt. Das Turnier ist quasi Deep Mind gegen Lee Sedol, der ist ein Dan 9 Spieler, also schon einer der besten der Welt, glaube ich. Und es ist pro Tag ein Spiel, weil es ja doch relativ anstrengend ist. Wir sind an Tag 2 und Google führt 2-0. Heilige Scheiße. Ja. Also morgen entscheidet sich dann quasi, ob Google ein 2-0 Sieg, also zumindest 3-0 und damit den Sieg heimfährt sozusagen. Und dann spätestens Montag wissen wir, wie das alles ausgegangen ist und wie sehr, wie viel besser die künstliche Intelligenz ist. Momentan sieht es so aus, als hätte da der Mensch auch keine Chance mehr. Oh, und es wird live gestreamt auf ja. Google. Das ist genau, man cool. kann auf YouTube live leider, gucken. Danke. Ja. es ist leider Samstag, der 4 Uhr nächste. Morgens. 4 ja. Uhr morgens. Es ist immer 4 Uhr morgens. Eieieiei. Aber ach, da, auf das ist ja bei mir nicht so spät. Stimmt. Du kannst dazu gucken. Nein, auf dem YouTube-Kanal gibt's aber auch so Zusammenfassungen der Spiele dann, also so 15 Minuten Zusammenfassung. Oh. Insofern kann man sich dann auch, muss man nicht die gefüllten 5 Stunden Go-Spiel gucken, sondern kann auch so ein Recap sozusagen angucken. Also ich hatte bloß gelesen, dass die KI jetzt schon wesentlich besser geworden ist im Vergleich zu diesem ersten Sieg. Ja. Heilige Scheiße. Also es ist wirklich krass, weil Go war ja so die so ungefähr die letzte Bastion gegen die KI, die Spiele spielt. Das war also viel zu kompliziert. Lise Doll hat irgendwie auch vor dem Match gesagt, dass er denkt, er wird 5-0 oder 4-1 im schlimmsten Falle gewinnen. Das ist jetzt schon mal nicht mehr drin. Nun ja, es bleibt spannend. Nächste Woche wissen wir dann mehr. Holy crap. Und mit diesen interessanten Entwicklungen der künstlichen Intelligenz kommen wir dann auch zum Konsum. Das ist das Einzige, wo wir noch besser sind als der Computer. ich fange an mit einem Musical. iOS-Spiele. Seltsame Kombo, aber funktioniert großartig. Das Ganze ist ein Spiel von Adult Swim. Heißt Peter Panic. Und wenn man da einsteigt, dann wird erstmal losgesungen. Der namensgebende Peter Panic führt einen quasi ein in das Spiel und dass es darum geht, dass Peter Panic gerne ein Musical produzieren würde und dieses Musical, also diesen Vorgang, diese Geschichte wird auch als Musical erzählt. Also da wird dann irgendwie gesungen und man kann sich quasi die ganze Story anhören. Und das eigentliche Spiel oder die eigentlichen Spielelemente sind dann WarioWare im Prinzip. Also du kriegst halt so Minispiele, wo dann steht irgendwie sortieren und dann musst du halt schnell erfassen, was du wohin sortieren musst und innerhalb von 5 Sekunden ist es dann auch schon wieder fertig. Wenn du keinen Fehler machst, kommt das nächste Minispiel, wo du dann irgendwie, zerstampfen musst und dann musst du halt immer die richtigen Sachen zerstampfen. So und oder auffangen oder solche Geschichten. Und wenn du diese Minispiele, die natürlich zunehmend schwerer und schneller werden, dann alle absolvierst, kannst du quasi Level freischalten und die Geschichte vorantreiben. Und das macht Spaß, also gerade wenn man WarioWare auch mag und vor allem wenn man Musicals mag, weil das ist in der Tat ganz lustig gemacht. Und was ich auch total sympathisch finde, ist, dass sie es monetarisieren über die Speicherfunktion. Also du spielst das erste Level frei und danach kriegst du so eine kurze Intermission von den Entwicklern, die dir dann, ich weiß gar nicht mehr, ob die auch singen oder nicht, es kann sein, dass die auch singen, aber die erklären dir zumindest so, hey, du kannst hier so lang spielen, wie du willst, umsonst, aber wenn du deinen Progress behalten willst, dann musst du entweder in der App bleiben oder du zahlst 2 Euro und kannst dann speichern. Wie weit hast du es denn gespielt? Ich habe jetzt 2,5 Level gespielt, also ich hänge gerade beim 3. fest. Was war denn das zweite? Das zweite war dieses Museum. Okay, weil also ich hab auch angespielt, habe die Fabrik durchgespielt, dann gab es das Museum und das andere und dann habe ich irgendwie kein Spiel mehr entdeckt, sondern nur Kaufoptionen, dass ich den Original-Soundtrack kaufen kann und irgendwie Costumes oder so. Und war dann ziemlich abgeturnt und habe es dann beiseite gelegt und dann später wieder aufgemacht und dann fing es von vorne an, weil ich nicht gespeichert hatte und nicht gekauft hatte. Ja, ja. Also man hört es ganz leise im Hintergrund. Ja, also den Musical-Teil fand ich großartig, muss ich sagen. Also auch so dieses typische, sie sprechen zwei Sätze und dann geht's plötzlich los. Ja. Ja gut, also diese mit diesen Minispielchen. Das ist nichts Besonderes, klar. Ja, ja. Und da hat mich dann die Story nicht genug interessiert. Also ich fand es sehr sympathisch, wie die Entwickler so das Konzept dann mittendrin vorstellen im Spiel. Hm. Ja, ein paar Buttons und Pop-ups haben mich ein bisschen irritiert. weil dann stand da immer cool drunter und ich fand überhaupt nicht cool, was ich da gerade gedrückt habe. Und mit einer komischen Schrift. Also für mich hat das Konzept monetarisierungstechnisch auch eigentlich gar nicht funktioniert. Ich habe ja letztens mal das eine Spiel dafür gelobt, dass es den Progress sichern monetarisiert. Mhm. Da war es aber so, da konntest du auch einfach von der Stelle weiterspielen. Also das Witzige fand ich daran, dass du sozusagen entscheiden kannst, da ging es eher darum, wann schaue ich mir ein Werbevideo an, um den Progress zu speichern, gehe ich das Risiko ein oder gehe ich es nicht ein, als so dieses, ja, entweder mache ich es oder ich mache es halt gar nicht. Also da war es eher ein Spielelement, deswegen hatte mir das da gefallen. Mhm. Verstehe, ja. Aber diese Werbevideos finde ich irgendwie auch an sich als Mechanismus so ein bisschen. Ja gut, ob das jetzt ein Werbevideo ist oder ob du dann ein bisschen was dafür bezahlst, darum ging es mir da, glaube ich, gar nicht so, sondern wie gesagt, es war ein Spiel, also ein taktisches Element. Ja. Ja, also wenn ihr das Musical, den Musical-Teil cool findet, dann funktioniert es, glaube ich, das Spiel. Aber ich denke, das ist auch vor allem für Musical-Fans. Ja. Ja. Fanboy ist der Fachpodcast für tech-affine Musical-Fans. Also ich bin immer noch erstaunt, dass so ein Spiel mit Minigames so Spaß macht, aber ich bin auch nicht der Minigames-Typ. Vielleicht ist es tatsächlich, wie du gesagt hast, wer will, wird auch dieses Peter Pan wünschenswert erwähnen. Ja. Peter Panic, übrigens eine Anspielung auf Peter Pan und dieses Peter Pan Musical, das so katastrophal performt hat am Broadway. Aber das nur am Rande. Kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik des Podcasts im Moment. Die wöchentliche Zusammenfassung der Geschehnisse in Cataclysm Dark Days Ahead, präsentiert von Tobias. Ja, denn Tobi süchtelt immer noch Cataclysm Dark Days Ahead. Inzwischen denke ich immer so ein bisschen in Generationen, weil das ist, du gehst eh drauf. Also das längste, was ich mal überlebt habe, war, glaube ich, 15 Tage. Ja, und dann habe ich eine infizierte Wunde nicht rechtzeitig kauterisiert und das hat mich dann alles gekostet. Wirst du dann auch zum Zombie? Das weiß ich. Nee, du liegst dann als Leiche rum. Also vielleicht wirst du dann irgendwann zum Zombie, das kann sein, wenn du lang genug liegst. Wäre ja nett, wenn man cool, seine triffst dich selbst. Vorherigen Iterationen dann da trifft. Also man trifft sich als Leiche, man sieht sich rumliegen und hat dann den ganzen Scheiß, den man dabei hatte, kann man dann aufsammeln. So Minecraft-mäßig. Ah, so ist es in Minecraft? Ja, da liegt dann cool. Das ganze Zeug. Ah, du siehst dich nicht als Leiche. Da kannst du deinen Loot wiederholen quasi. Mhm. Ja, du könntest deine Vorgänger sogar essen, wenn du auf Kannibalismus so stehst. Mhm. Anyway, ich wollte heute eigentlich über was anderes. Also ich finde es immer sehr interessant, wie sich da so, du hast immer ein unmittelbares Ziel vor Augen, wenn du gerade hungrig bist oder blutest oder so irgendwas. Und es ist wirklich so die Basic Maslows Pyramide der Bedürfnisse nachgebaut. So als erstes musst du sicher sein und schmerzfrei und dann. Hast du dir schon eine Oculus Rift gebaut im Spiel? Nee, soweit bin ich nie gekommen. Später, ja. Und das baut sich halt dann auf. Du musst was zu essen haben. Und ganz, ganz oben auf dieser Pyramide sind Autos. Es gibt eine unglaubliche Menge an Fahrzeugen in diesem Spiel. Es ist der Wahnsinn. Von Sportwagen über VW Beetle bis hin zu gepanzerten so Armored Personal Carriers, die auf dem Dach auch noch Kanonen haben. Und es gibt wenig Bereiche von diesem Spiel, wo sich diese Ironie des Schicksals, die in Zombie-Filmen ja immanent ist, so schön auslebt. Weil du findest ein total komplett gepanzertes, vollgetanktes Armored Personal Carrier mit einer geladenen Kanone, mit einer Batterie, die geht, das Ding springt an, aber es hat keine Räder. Nee. Und das geht dann immer so weiter und das nächste Auto ist nicht vollgetankt und das nächste Auto ist vollgetankt, aber die Batterie ist leer und bei der dritten ist der Motor kaputt und so weiter. Und Autos reparieren ist ziemlich aufwendig. Du brauchst entweder ein Schweißgerät und Goggles oder Tonnen von Duct Tape. Ja, du kannst tatsächlich deinen Motor mit Duct Tape, mit Gaffer Tape reparieren. Es ist schon so ein bisschen, wenn du dann mal endlich irgend so ein Auto findest, das funktioniert, dann hast du vielleicht keine Benzin drin, gehst zum nächsten Auto, zapfst ein bisschen Benzin ab, kippst es in das erste Auto rein, machst es fahrfähig. Das ist schon ein tolles Gefühl. Also es ist einfach der Moment, wenn du dann triumphierend in so einem halb kaputten Wohnmobil sitzt, das nicht über 20 Meilen rausgeht und da über die Zombies drüber fährst, weil es gibt, ich habe noch keine Waffe gefunden, die ungefähr mehr, die auch nur annähernd hinkommt, was du an Schaden verursachst, wenn du mit einem Auto in einen Zombie reinfährst. Ja. Du kannst, und das... Das dürfte wenn, sogar realistisch sein, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und wenn du größere Horden von Zombies hast, dann gibst du einfach Gas, flügst durch die Horde durch, bremst, wendest und flügst nochmal in entgegengesetzte Richtung durch, so lange, bis entweder dein Auto kaputt ist und du gefressen wirst oder die Zombies alle plattgefahren sind. Und es ist unglaublich, welche Komplexität da reingesteckt ist. Das letzte Mal, als ich ein Auto hatte, bin ich zu einem Motel gefahren, habe dann ein anderes Auto gesehen, das war auch vollgetankt, hatte keine Batterie, dann habe ich Starterkabel gefunden und diese beiden Autos verbunden und konnte das andere Auto damit starten, fremd starten. Also ich spiele es ja jetzt seit über 3 Wochen fast immer. Und dauernd, und ich bin noch lange nicht in der Komplexität am Ende angekommen, was das alles zu bieten hat. Was ist denn eigentlich das Endgame? Ich weiß es nicht. Also ostensibly vordergründig ist es wohl zum nächsten Evakuierungspunkt zu finden oder irgendjemand zu kontaktieren oder rauszufinden, ob es überhaupt noch jemand gibt, der außer dir am Leben ist. Verstehe. Aber das ist dann so, die Frage ist, ob dann halt das Spiel den offensichtlichen Twist macht und du merkst, der Evakuierungspunkt ist dann wieder woanders. Wieder woanders oder da sind auch schon längst alle evakuiert oder da sind alle Zombies oder einmal habe ich ein FEMA-Camp gefunden, also FEMA ist ja diese Disaster Relief Organisation oder keine Ahnung, Truppe. Staatliche Stelle. Also Federal Emergency Management Agency. Genau, also die bei Naturkatastrophen hilft. Da habe ich ein FEMA-Camp gefunden. Das war der größte Zombie-Herd, den ich je gesehen habe. Ich wurde sofort, also nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch den Wald, wurde ich sofort gefressen. Da wird einem schon mal nicht geholfen. Ich lasse euch's wissen, wenn ich mal rausfinde, ob es ein Endgame gibt. Bleibt die Welt immer gleich? Ja. Aber ist die für dich generiert und bleibt immer gleich? Oder? Die ist für mich generiert. Ah ja, okay. Das ist ja für mich immer das große Problem mit so Survival-Spielen. Nicht, dass ich in die Verlegenheit jemals käme, weil ich unglaublich schlecht bin in solchen Spielen, aber auch an sich ist es ja oft so, dass wenn du dann gut bist in dem Spiel, dann kannst du dich halt irgendwie so einrichten und bist halt quasi gut genug und dann passiert halt nichts mehr. So, dann lebst du halt da und bist quasi gut spezialisiert auf diese Welt. Aber irgendwie ist es halt, also Don't Starve ist da so ein Beispiel. Nicht, dass ich da in diese Höhen vordringen würde, aber man hört, wenn man gut genug ist, dann wird das irgendwie irgendwann langweilig. Aha. Und das ist grundsätzlich das Problem bei so Survival-Spielen, finde ich. Ja, es gibt schon so ein, es ist ein bisschen so, aber du hast auch immer so einen leicht den Timer mitticken, wann geht dir das Essen aus. Ja. Und du findest zwar immer wieder Tiefkühlpizzas in den Kühlschränken, die nicht mehr gehen. Manchmal sind die auch schon vergammelt und manchmal findest du auch so Nudeln, die du dann dir kochen kannst. Aber so das Gefühl, irgendwann habe ich diese Siedlung leer gefressen und dann muss ich weiterziehen, das hast du schon immer. Also du hast immer so einen leichten Antrieb, ich muss weiterziehen, damit ich nicht heuschreckenmäßig hier alles leer fresse und dann nichts mehr zu essen habe. Aber gibt's denn eine Möglichkeit, tatsächlich autark zu sein? Also kannst du eine Farm bauen, zum Beispiel mit Selbstschussanlagen außenrum und dich dann da zur Ruhe setzen? Also ich habe gehört, dass Farmen, gelesen, ich bin ja so, ich bin ja da nicht mehr strikt und will alles selber entdecken, weil dann würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden. Ich lese im Wiki, man kann schon farmen, allerdings müsste man dazu Samen von irgendwie Weizen oder sonst wie Getreide finden, habe ich noch nie. Und dann müsste man den anbauen, der braucht, glaube ich, 20 Tage, um reif zu werden. Ich habe noch nie 20 Tage überlebt überhaupt. dann könntest du theoretisch so lange überleben. Du, wenn die Viecher nachwachsen, könntest du auch jagen gehen, weil du findest so wilde Truthähne und Füchse und so, und das kann man alles essen. Ich hatte mal einen Keller, den habe ich gesehen, der war mit Riesenspinnen befallen. Die kann man essen. Das ist zwar eher eklig. Man kann auch die Eier von ihnen einsammeln und die essen. Die haben viel Flüssigkeit. Das gibt so Moral-Malus, also Moralabzug. Da fühlt man sich dann schlecht danach, eine Zeit lang danach, weil die ziemlich eklig sind, aber sehr nahrhaft. Da, wenn die nachwachsen, dann könnte das so eine nachhaltige Art der Ernährung sein, die Spinnen. Keine Ahnung. Ja. Musst du mal verifizieren, ob du dich von Spinneneiern ernähren kannst. Spinnen halt. Auch so Sätze, die ich nicht in unserem Podcast vermutet hätte. Ja, ich bleibe dran. Gut, du bleibst dran. Und ich habe noch ein Thema auf der Agenda, wo ich irgendwie drüber reden wollte, aber es ist auf keinen Fall empfehlen will. Apps geht mit schreienden Männern. Genau, es geht um das Genre Apps mit schreienden Männern. namentlich der führende Hauptvertreter momentan, Clash Royale. Sprich das neue Spiel von Supercell, die auch schon aufgefallen sind durch zum Beispiel Heyday und andere Free-to-Play Süchtigmach-Spiele, die gut performt haben. So auch hier wieder. Man kann es im Prinzip, was die Qualität angeht, gar nicht groß kritisieren. Es ist gut als Ding. Ja? Es ist so eine Mischung aus Tower Defense, Kartendeck, das man hochleveln kann. Also so Hearthstone im Prinzip. Aha. Das sind so die zwei Komponenten. Also du hast ja quasi in dem Spiel, das ich gespielt habe zumindest, ich weiß nicht, ob das dann später noch anders wird, aber du hast halt drei Burgen. Eine davon ist deine Hauptburg, wo dein König drauf sitzt, und zwei davon sind halt quasi die Verteidigungsburgen, und es gehen halt irgendwie zwei Lanes weg. Sprich, MOBA ist auch noch so mit drin verwurstet sozusagen, weil du hast halt irgendwie diese Lanes, das Spielfeld ist symmetrisch, auf der anderen Seite ist dann eben auch jemand mit einer Hauptburg und zwei Verteidigungsburgen, jeweils auf einer Lane, und kannst halt dann Helden und Artillerie und was nicht alles losschicken und Bomber und Gedöns, und dann battlen die sich da, und wer als Erster halt oder wer die meisten Burgen besiegt, gewinnt. Ein bunter Kramerladen der Free-to-Play-Köstlichkeiten. Wie sind denn so die Endless-Runner-Elemente in dem Spiel? ich hab noch keine Endless-Runner-Elemente gefunden, zu meiner großen Überraschung. Aber so an sich muss ich sagen, das Spielprinzip funktioniert halt, natürlich, weil da haben sie ja auch genug Arbeit reingesteckt, um das zu optimieren. Und auch so dieses Genre-Mix funktioniert, aber es ekelt mich irgendwie trotzdem total an. Das ist halt irgendwie, du kannst dir dann irgendwie Es gibt natürlich wieder zwei Währungen, Goldmünzen und Smaragde. Und mit den Smaragden kannst du dir Kisten kaufen. Und in den Kisten sind dann Level-Ups für deine Karten. Dann hast du halt die besseren Bogenschützen oder die stärkeren Bombenleger. Und so geht das halt irgendwie, ewig, und du kannst halt beliebig viel Geld investieren. Du kannst natürlich auch warten, bis du die Kisten, die du dir durch Siege erspielst, halt automatisch anlocken. Das dauert dann halt irgendwie 3 Stunden. Mhm. Ja, du kannst aber natürlich auch stattdessen Smaragde ausgeben, dass du sie sofort aufmachen kannst, die Kiste. Später dauern die sicher dann 3 Tage zum Anlocken? Ja, bestimmt. Also es ist selbst so, dass wenn du das Tutorial durchgespielt hast, das erste, also Tutorial-Kisten brauchen irgendwie 15 Sekunden und im ersten Level dauert es schon 3 Stunden, bis so eine Kiste anlockt. Und es ist halt auf so vielen Ebenen einfach eklig, wie Free-to-Play es ist und wie sehr es halt darauf ausgelegt ist, dir das Geld aus der Tasche zu leiern. Aber ich wollte es mir einfach angeguckt haben, um mitreden zu können, und ja, ich kann im Prinzip nur davon abraten. Hast du da auch Deckbuilding-Elemente? Ja. Also okay. Du kannst da beliebig viele Einheiten quasi finden als Karte. Mhm. Die kannst du leveln und aus diesen Karten kannst du dir dann auch Decks bauen. Also es ist im Prinzip Hearthstone mit einem anderen Spiel obendrauf und halt höchst monetarisiert. Es hat schon eine deutlich höhere Komplexität, weil jetzt die Clash of Clans Clones, die im Moment so das Feld beherrschen, die, wenn du nicht farmable bist, die sind ja mehr, bau deine Burg und dann level halt alles, was du hast. Ja. Und Burg bauen, Deck bilden, Deckkarten leveln. MOBA. Also das ist so nochmal. Ja, sie, also nochmal, was das die Komplexität des Ganzen angeht, ist das schon krass, und auch wie sehr sie halt diese Spielkonzepte nehmen und runterbrechen für ein Publikum, das halt nicht vertraut ist mit Heroes of the Storm oder wie sie alle heißen. Das ist schon beeindruckend, aber gleichzeitig ist es halt irgendwie auch im negativen Sinne beeindruckend, wie sehr es halt tatsächlich darauf angelegt ist, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mhm. Und ja. Seufzt. Ja, es ist immer, es ist abartig und abstoßend, aber ich bewundere immer, wie komplex und schwierig das hinzukriegen ist. Zum Beispiel diese Gratwanderung zwischen, du musst genug Skill einbauen, und das klingt jetzt nach einem Spiel, wo deine Fähigkeit als Spieler mehr zum Tragen kommt. Bei jetzt Clash of Clans-artigen, da gibt's im Grunde 1-2 ideale Bauformen für deine Festung und dann war's das. Hm. Und angreifen ist fast immer Schema F. Wenn du jetzt Leute dran behalten willst und motivieren willst, die jetzt vielleicht noch kein Geld investiert haben, dann ist eine Skill-Komponente schon gut, weil dann ist es nicht mechanisch runterklicken, sondern dann kannst du tatsächlich was beeinflussen durch besser spielen. Du willst aber trotzdem noch die Leute einfach den Erfolg kaufen lassen, die es kaufen wollen. Also das ist auch eine witzige Stellschraube, die man da drehen muss. Und da kann ich sagen, kann ich nur Supercell Respekt aussprechen. Die tarieren das einfach sehr geschickt immer aus. Ja, ich meine, sie haben halt auch jetzt in dieser Spielvariante auch noch halt die üblichen Probleme, die man hat als Deckbuilding-Game, sprich, das muss irgendwie balanciert sein zwischen den ganzen Karten, und sie müssen halt irgendwie Matchmaking aufgrund von deinem Level machen, damit du nicht ständig irgendwie gegen Decks spielst, die halt gegen die du keine Chance hast. Aber das kriegen sie ganz gut hin soweit. Ja, es ist halt irgendwie trotzdem, ja, es ist so mit einem bewundernden, mit einem abscheulichen Auge. Ja, so viel zum Thema, was im App Store gerade so funktioniert. Gut, damit sind wir am Ende der Agenda angekommen. Jo. Nächste Woche sind wir dann zu zweit. weil Marcel auf der GDC ist und dort tolle Dinge lernt, vielleicht sogar von Jonathan Blow. Ich weiß gar nicht, hat er einen Vortrag? Das weiß ich gar nicht. Ich habe mich noch gar nicht richtig informiert. Musst du mal gucken, ob du irgendwie tolle Trips zum Tai Chi oder sonst wie was lernen kannst. You know nothing, John Blow. Ich habe mal ein bisschen reingehört so in seine, ich mache meine eigene coole Programmiersprache Videos. Oh ja. Hi. Was ich ganz interessant finde, ist so teilweise Konzepte, die er da drin haben will, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ja. Also dass du zum Beispiel dein Debugger-Inspektor im Code selber schreibst, der dir dann sagen kann, welche Files wann wie kompiliert wurden, welche Größe haben und so. Ja. Also ich glaube, das einfach, ist... Ja. Ich kann doch einfach Dylan nachprogrammieren, das ist ja irgendwie... Naja. Keine Ahnung, ich finde es interessant, diese Perspektive. Man hat so das Gefühl, er hat dann eigentlich ganz klar im Kopf, was er genau will, so seinen Style, wie er Computerspiele programmiert, den zu erleichtern mit der Sprache. Ja, soll er machen. Soll er machen. Aber vielleicht sind da auch interessante Sachen dabei, ich weiß es nicht. Ja. Ein, zwei Stellen, also ich fand es auf jeden Fall ganz unterhaltsam zu gucken. Ich habe jetzt nicht alles durchgeguckt, weil das dann doch sehr anstrengend ist. Ja, ich habe auch ein paar Folgen geguckt und ich dachte mir halt dann irgendwie so, ja, kann man machen, aber in der Zeit, wo man irgendwie das Rad neu erfindet und vielleicht ein bisschen runder macht, kann man vielleicht auch andere Dinge tun. Aber naja, wenn jeder so, wie du dir so lang Zeit nimmst, um ein Spiel zu entwickeln, dann lohnt sich wahrscheinlich auch, so eine Programmiersprache zu machen. Das werde ich jetzt mal in Frage stellen, ob sich das wirklich lohnt. Ob du da doch vielleicht hinreichend irgendwie Genuss für dich selbst erzeugst, mag sein, aber ob sich's wirklich lohnt, das stelle ich in Frage. Nun ja, aber wir waren eigentlich schon dabei, diese Sendung zu beenden. Ja, das tun wir hiermit auch. Jo. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und bis nächste Woche. Ich bin gewinkt. Servus. Tschüss.